Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava araham Samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko Akaliko, ehipassiko, opanayiko, pacchattang veditabbo vinyuhi. Ti supatipanno bhagavato savakasango, ujupatipanno bhagavato savakasango, nyayapatipanno bhagavato savakasango, Samichi patipanno bhagavato savakasango yadidam chatari purisa yugani artha purisa pugala ese bhagavato savakasango ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasa Evaṃ Buddhaṃ Sarantānaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ ca Bhikkhavo Bhayaṃ va Champitattaṃ va Lomahamso Nahe Satiyati. So, gestern haben wir die fünf ersten Übungen erklärt, die zu einem Zustand von wahren Samana, einem, der sich wahrlich und in richtigen Sinne in Verwirklichung von Dhamma übt. Diese fünf Übungen sind alle mit sozusagen mit Übung von Sila oder mit Übung von Vinaya. Im Sinne von Moralität, Vinaya hat viele Bedeutungen, hier Vinaya im Sinne von Moralität. Die Lehre von Verwirklichung der Buddha in vielen, vielen Suttas erklärt, als auch die Lehre von Verwirklichung immer feiner, von immer feinerem Glück, immer feinere Seligkeit. Diese fünf erste Dhammas oder Inhalte von wahrem Streben nach Realisierung. Wenn wir zum Beispiel Samanyaphala Sutta von Digha Nikaya lesen, die sollen dann zu Zustand von Anavajasukha führen. Anavajasukha heißt, Vajja ist ein Fehler, also Sukha oder Seligkeit. Ohne Fehler, indem man diese fünf Dhammas oder Lehren konsequent übt, wird man nicht bereuen. Einer, der sich in diesen fünf Dhammas übt, wird nie bereuen können, indem er übt immer die 10 Kusala-Kammapatas, die 10 heilsamen Wegen von Kamma und vermeidet die 10 unheilsame Wege von Kamma. Diese zweite, dritte und vierte von den Dhammas dann zusammenstellen, diese 10 Kusala-Kammapatas. Wenn man sie übt, man wird ohne bereuen. Ohne bereuen sein heißt, ein Glückgefühl, das man fehlerlos ist. Aber dieses Glückgefühl, fehlerlos sein, ist sozusagen nur Anfang. Solange man bereut, was man gemacht hat, was man nicht gemacht hat, man wird nie zur Ruhe kommen können. Und indem man nicht innere Ruhe hat, wird man sich nie imstande sein, in höhere Disziplin zu üben, in Disziplin von Samadhi und in Disziplin von Weisheit. Also diese fünf erste Dhammas sind sozusagen die Grundlage. Es ist der Anfang, aber diejenigen, die sich tief mit Buddhismus beschäftigen, wissen auch, was ich gestern schon ein bisschen erklärt habe, Anfang ist auch Mitte und auch Ende. Wieso? Indem die Übung von Sila, Übung von Samadhi, Übung von Panya, Übung von Moralität, Übung von Konzentration und Übung von Weisheit ein Prozess darstellen. Die Bestandteile von diesem Prozess, wie trennen sie, um sie wieder zusammenzufassen. So, diese Übungen in Sila oder diese Dhammas in Sila, wie Visuddhimagga erklärt, haben auch drei Stadium. Sie sind drei Stadiums von dem Weg. Stadium von einem Putujana. Putujana heißt einer, der noch nicht unmittelbar die Tatsache von Selbstlosigkeit von allen Phänomenen in eigenem Körper und in eigenem Geist durchgeblickt hat. Er ist ein Putujana. Putu heißt breit und Jana heißt Mensch. Er ist ein breiter Mensch im Sinne, dass die Unreinheiten des Geistes, die Befleckungen des Geistes in solchem Wesen breit sind, indem er seinen Körper und seinen Geist mit einem Ich identifiziert. Die Sila, die Moralität, die solche Wesen dann übt, ist genannt, sogenannte reine Sila. Aber diese reine Sila, wie wir schon gesehen haben, ist nur Anfang. Einer, der die Ichlosigkeit von allen Phänomenen, Ichlosigkeit von unmittelbar erfahren hat, übt sogenannte Seka Sila. Was heißt das? Er übt Moralität mit dem klaren Einsicht, dass es kein Ich da gibt. Deswegen, auch wenn solcher Mensch Fehler macht, sein Bereuen wird nicht viel sein können, indem wer bereut. Und solcher Mensch auch ist unfähig, ein Mensch, der unmittelbar Nirvana erfahren hat, er kann auch keine großen Fehler machen. Dann gibt es Sila von einem Arahat oder von einem Buddha. Diese Sila ist dann sozusagen Sila von Verwirklichung. So ein Wesen ist dann sozusagen über das Gute und das Schlechte. In diesem Sinne, er kann nicht unheilsame Taten tun. Nächste Strebung, dass wir gestern angefangen darüber zu reden, ist dann Strebung von Indriya Guttadwara. Indriya Guttadwara wird, ich glaube, in unserem Text übersetzt als Behütung von den Sinnen. Wörtlich bedeutet das, dass die Dwara heißt die Pforten. Die Pforten von den Indriyas, was sind die Pforten von den Indriyas? Auge und so weiter bis Geist, sechs Pforten, werden immer beschützt. Gutta ist beschützt. Diese Übung, wie ich gesagt habe, ist auch Anfang, Mitte und Ende von dem Weg. Aber diese Übung ist viel durchdringlicher, drängende. Boah. Ich schwöre es aus. Ich muss mir eine neue Zunge besorgen. Und diese Übung ist was? Durchdringender. Durchdringender. Ja. Na prima. Diese Übung ist durchdringender. Hm? Durchdringender in welchem Sinne? Indem es zu, wie Samanyafala Sutta erklärt, es führt zu Avyaseka Sukha. Was heißt Avyaseka Sukha? Avyaseka Sukha heißt ein Glück, das, ich glaube, der Bhikkhu Bodhi übersetzt, unaltert oder unmixed, ohne Mischung. Hm? Also rein. In welchem Sinne rein? Indem diese Übung von Beschützung von den Sinnen ist, Übung in Sati, in Achtsamkeit. Und Achtsamkeit, was ist das Wesen von Achtsamkeit? Das Wesen von Achtsamkeit ist, wie Abhidhamma erklärt, Anapilapana. Anapilapana heißt, dass der Geist schwebt nicht an dem Objekt, der Geist bleibt fest an dem Objekt. Es ist also, Achtsamkeit ist immer mit Samadhi verbunden. In der Kommentar von Abhidharma Kosha erklärt das als Abhilapana. Abhilapana heißt, das Objekt wird sehr klar im Geist artikuliert. Indem der Geist nicht schwebt an dem Objekt, Objekt wird sehr klar artikuliert. In welchem Sinne? Im Sinne, dass man weiß, was Natur des Objektes und die, ob dieses Objekt zu heilsamen Zustand oder unheilsamen Zustand führt. Man wird auch davon bewusst, von den anderen heilsamen Zuständen des Geistes, die da beteiligt sind. Das ist auch von den anderen Zuständen des Geistes, die beteiligt sind, das ist auch dann Funktion von Sati. Wie Milinda Panya erklärt, Hitta Anvesana Sati macht Suche nach dem, was vorteilhaft ist, was uns nützlich ist. Und vermeide das, was unnützlich ist. Das ist dann Sati. Und Sati muss unbedingt mit Konzentration verbunden sein. Ohne Konzentration sozusagen gibt es keine wahre Achtsamkeit. In dem Geist, wo Sati zum Ausdruck kommt, in diesem Geist auch die Konzentration hat führende Rolle. In dem Geist, wo Sati nicht vorhanden ist, die Konzentration hat nicht führende Rolle. Deswegen, wenn wir uns an etwas klar erinnern, ist es auch, Sati heißt eigentlich wörtlich Gedächtnis. Nur indem man sich konzentriert an das, was man macht, wird man sich daran auch erinnern können. Und also diese Schützen von den Sinnen heißt, dass wenn Auge sieht ein schönes Objekt, es greift nicht zu. Wenn es greift nicht zu was? Es greift nicht zu Zeichen von dem schönen Objekt. Es identifiziert sich, indem es nicht greift zu Zeichen von dem schönen Objekt. Es identifiziert sich nicht mit dem schönen Objekt. Es greift nicht auch zu den Nebenzeichnungen von dem schönen Objekt. Was heißt Zeichen von dem schönen Objekt? Nehmen wir Beispiel, zum Beispiel für einen Mann, eine schöne Frau. Was heißt Nebenzeichen? das sind die Haare oder das sind die, das, was eine Frau unterschiedlich macht von einem Mann. Wenn man greift an diese Zeichen, natürlich, so lange in dem Geist von dem Wesen gibt es noch Begierde. Je mehr man greift nach den Zeichen, desto deutlicher werden die Begierde. Wenn man hütet Auge, was macht man? Man greift nicht zu an alle diese Zeichen. Und wenn schon Begierde entsteht, wie hütet er sich? Indem er versteht, damit Begierde zustande kommt, muss Aufmerksamkeit auf ein schönes, was man betrachtet, als ein schönes Objekt da sein. Man muss Aufmerksamkeit auf dieses Objekt lenken. Man muss sich mit diesem Objekt identifizieren. Man wird so zum Beispiel nur an eine Frau anhaften können, indem man sich als Mann identifiziert und so weiter. Man wird Hass zu einem Menschen nur dann entstehen lassen können, wenn man ihn als Feind identifiziert. Dann erst entsteht Hass. Indem man diese Greifen zu dem Zeichen von angenehmen oder unangenehmen Objekt vermeidet, Greifen zu Zeichen und Nebenzeichen, übt man diese Behütung von den Sinnen. Gestern haben wir schon erklärt, diese Behütung von den Sinnen ist genauso wie Übung von Sila, ist der Anfang von dem Weg, ist Mitte von dem Weg, ist auch Ende von dem Weg. Der Zustand von Verwirklichung, von Realisierung ist nichts anderes als Sati-Zustand, das nie unterbrochen wird. Wenn Sati-Zustand mit Weisheit verbunden ist, mit Samadhi verbunden ist und nie unterbrochen wird, was geschieht? Was wir gesagt haben gestern, die sechs Sutta von den sechs Ozeanen. Auge ist ein Ozean. Die Wellen in diesem Ozean, wir haben gesagt, sind die Farben. Wenn jemand diese Farben toleriert, was heißt toleriert? Nicht zugreift. Er hat dann überquert dieses große Ozean. Was geschieht dann? Der Geist im weltlichen Sinne kommt zustande. So erklärt Channovada Sutta Nisitasa Chalitam Anisitasa Chalitam Nati Chalite Asati Pasadi Pasadiya Nati Nahoti Natiya Asati. Sie verstehen die Worte. Wir sind daran gewöhnt, immer Pali zu rezitieren. Was heißt das? Nisitasa Chalita. Wenn der Geist etabliert ist, was heißt etabliertes Geist? Er greift zu Auge, er greift zu Objekt und er greift zu Bewusstsein, das mit Auge und mit Objekt verbunden ist. Das ist Nisita Chitta, gegründete Auge. Anisitasa Chalitam Nati. Chalita heißt Bewegung. Bewegung gibt es, wenn Auge, wenn einer etabliert ist, was heißt etabliert? Greift an Auge, an Objekt, an Bewusstsein, das durch Auge Objekt wahrnimmt. Anisitasa Chalitam Nati, wenn man nicht da etabliert sich, wenn man da nicht zugreift, was bewegt sich? Keine Bewegung. Chalite Asati Pasadi, wenn keine Bewegung. Was geschieht, dass sie jetzt lernen? Geschieht was? Passadi. Passadi heißt Lockerung und Klarheit. Beide zusammen. Man kann nicht Passadi nur mit Lockerung oder mit Entspannung übersetzen. Man muss mit zwei Worten. Wir haben keinen Termin in unserer europäischen Sprache dafür. Wir müssen zwei Worte benutzen. Entspannung und Klarheit. Wenn Entspannung und Klarheit da ist, Passadia Nati Nahoti. Nati heißt Tendenz. Wenn der Geist hat Entspannung und Klarheit, er hat keine Tendenz. Was heißt Tendenz des Geistes? Zuneigung, Abneigung oder Verblendung. Senken des Geistes oder Schweben des Geistes. Das ist Verblendung. Das eben auch von Zuneigung und Abneigung nicht zu trennen ist. Natya Asati, wenn es gibt keine Tendenz im Geiste, in diesem Sinne, was gibt es? Nati, Gati, Nati, Agati, es gibt kein Kommen, es gibt kein Gehen. Wenn es gibt kein Kommen und kein Gehen, Gati, Agati, nicht anwesend, was kommt? Na ida, na huram, na ubo majje. Es gibt kein Hier, es gibt kein Dort und es gibt kein Inzwischen. Das ist dann Zustand von Vollkommenheit in dieser Übung von Hüten von den Sinnen. Wenn der große Dayaka Anathapindika ist am Sterben, der große Anathapindika, der sich so viel verdient durch seine Gaben an Sangha, an Buddha und Sangha, so viel Verdienst verdient hat, der Erhabene schickt Sariputta zu ihm, um ihn zu trösten. Und was lehrt Sariputta zu dem sterbenden Anathapindika? Er lehrt ihm nichts anderes als tiefe Bedeutung von dieser Dhamma, von Hüten, von den Augen und so weiter. Was sagt er? Liebe Anathapindika, wenn du nicht hältst fest zu Auge, dann kein Auge entsteht. Wenn du hältst nicht fest zu Ohr, kein Ohr entsteht. Wenn du hältst nicht fest zu Nase, Zunge, Körper und Geist, keine dieser entstehen. Das ist dann Ende von Leiden. Und eben, wie gesagt, in dieser Chanovada Sutta, diese nicht hier, nicht dort, nicht in der Mitte, das ist eben das Ende von Leiden. Also diese Übung wieder, diese Übung von Behütung von den Sinnen ist Anfang von den Bemühungen von Shramana, von einem, der sich bemüht, die Wahrheit zu realisieren. Es ist Mitte und es ist auch Ende. Es wird andere Qualität haben im Zustand von Putujana, es wird andere Qualität haben im Zustand von einem, der unmittelbar Nirvana realisiert hat, und es wird wieder andere Qualität haben in einem Arahat oder in einem realisierten Bodhisattva oder Buddha. Was geschieht in einem realisierten Bodhisattva, bei einem realisierten Arahat oder Buddha? Sati wird nie verlassen. Lässt nicht nachlassen. Lässt nicht nach. Was heißt das? Ein Arahat ist Arahat. Ein Buddha ist Buddha, in dem Sie haben 100% Sati. Jetzt, indem Sie üben, wenn Sie 50% Sati üben, ist schon nicht schlecht, aber ein Arahat 100% Sati. Deswegen, er greift nicht Auge, er greift nicht Farbe, er greift nicht Bewusstsein, Farbe, Bewusstsein. Und sein geistiges Leiden geht zu Ende. Nächste Übung ist called Ahare Matanyuta. Was heißt Ahare Matanyuta? Ahare Matanyuta heißt, wie haben Sie übersetzt? Moment. Ahare Matanyuta. Was ich vergessen zu haben, ich habe schon gesagt, dass diese sechste Dhamma, sechste Phänomen, das zu rechten Streben und Verwirklichung führt, ist verbunden mit Avyasika Sukha. Avyasika Sukha heißt ungemischtes Gefühl. Ungemischtes Glücksgefühl. Was heißt ungemischtes Glücksgefühl? Keine Mischung. Warum keine Mischung? Das haben wir nicht erklärt. Keine Mischung, indem diese Anavajasukha, das Glück, das von Freiheit, von Bereuen stammt, indem es nicht mit Konzentration und Sati immer verbunden ist. Es kann doch gemischt sein, obwohl man bereut nicht, man ist nicht sicher. Indem man nicht sicher ist, obwohl man nicht bereut, das Glückgefühl kann nicht ungemischt sein. Nur wenn Konzentration da ist, nur wenn Achtsamkeit da ist, wird dann Glücksgefühl ungemischt. Deswegen dieses ungemischtes Gefühl, das kommt durch Behüten von den Sinnen, ist höher als das fehlerlose Glück, das kommt davon, dass man nicht bereut, was man macht. Das heißt, dass wenn man in Übung von Moralität Konzentration hineinbringt, erst dann wird dieses Gefühl von Nicht-Bereuen, von Reinheit, wird ungemischt, wird klar. Solange nicht Konzentration da klar etabliert ist, es wird noch mit anderen Gefühlen gemischt. Konzentration ist das, Sati ist immer verbunden mit Konzentration, haben wir gesagt, indem es nicht zulässt, dass der Geist bei dem Objekt schwebt, ist es immer die Ursache von Sati, ist was? Ist Tirasanya, die feste Wahrnehmung. Ohne feste Wahrnehmung keine Sati, keine Achtsamkeit. Deswegen ist es so wichtig, die Konzentration zu üben, weil solange die Konzentration nicht fest etabliert wird, wird immer die Objekte des Geistes werden immer unklar. Deswegen auch Vipassana kann nicht in Tiefe gehen. Und man muss an ganz oberflächliche Mittel von Vipassana dann abhängig sein. So, dann kommen wir zu 7. Wir haben schon gesagt, dass hier diese Dhammas von Samana, die Phänomene, die einen zu richtig strebenden Wesen machen, richtig strebenden im Sinne von Verwirklichung machen, ist eine Folge. Hier haben wir auch eine Folge. Die Moralität und Sati ist die Voraussetzung für Übung von Bojane Matanyuta, beim Essen Maß wissen. Hm? Wie sagt man? Maß halten. Auf Bali Maß wissen. Hm? Kann oder man das nicht rechte sagen? Maß wissen. Rechte Maß wissen. Na prima. Genau das. Das rechte Maß wissen. Wie wird man das rechte Maß beim Essen wissen kennen? Nur indem man Sati übt, Achtsamkeit übt. Solange man die Achtsamkeit nicht etabliert ist, wird man nie wirklich effektiv beim Essen richtige Maß üben können. Und solange man nicht richtigen Maß beim Essen übt, dann natürlich der Körper und der Geist werden sie nicht anpassen können an den Zustand von Samadhi. Wenn sie Samadhi sich angewöhnen möchten, wenn sie Samadhi etwas ohne Anstrengung ganz natürlich üben möchten, die Ursache für Samadhi ist kontinuelle Übung von Sati. Durch diese kontinuelle Übung von Sati, dann der Geist wird wach. Und nur wenn der Geist wird wach, wird man dann, wird er dann Intelligenz gegenüber Körper entwickeln können und wird er verstehen, was wirklich der Körper braucht, was ist zu viel, was ist zu wenig. Essen gehört zu den Sachen, ohne was wir die Wesen nicht leben können. Erster Spruch von den Samis, in den 10 Sprüchen von den Samis ist Sabbe Sata Ahara Titika. Alle Wesen sind etabliert in Essen. Ohne Essen, die Wesen können nicht existieren. Essen, diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, Essen hat nicht nur bedeutet, das, was man mit dem Mund isst, feste oder flüssiges Essen. In Buddhismus, wir unterscheiden 4 Sorten von Essen, 4 Sorten von Ahara. Ahara heißt wörtlich, diejenigen, die sich mit Sanskrit oder Pali beschäftigen, wissen, Aharati, das, was wir in Körper hinein und in unsere Kontinuität hinein, auch in Geist hinein, einführen können müssen. Und Essen, das wir schlucken im Mund, das ist dann nur grobere Essen. Damit wir überleben, wir brauchen noch Essen im Sinne von Berührung, ohne dass die Sinnen Objekte berühren, wir können nicht leben. Ohne Wille können auch wir nicht leben. Und ohne Bewusstsein können wir auch nicht leben. Das sind dann die 4 Sachen oder 4 Dhammas, die notwendig sind, damit wir auf dieser Welt bleiben. Also im engen Sinne muss man wissen, rechte Maß beim Essen, aber im breiteren Sinne, man muss auch wissen, rechte Maß in Bezug auf die anderen Notwendigkeiten des Lebens, damit man vernünftig leben kann. Vernünftig im Sinne von heilsam. Heilsam heißt gesund. Wie wird man heilsam oder gesund leben kennen, indem man diese Notwendigkeiten des Lebens nutzt. Wir müssen sie nutzen, aber ohne Anhaftung. Deswegen wird gesagt, auch in den Suttas, dass wir sollen, der Übende soll sich so üben, dass er das Essen, das er braucht, als Fleisch von eigenem Sohn betrachtet. Hm? dass die Berührung als eine Kuh ohne Fell. Was ist Kuh ohne Fell? Alle Insekten, alles was kriecht, alles was essen, dann fällt auf diese Kuh, das ohne Fell ist, das sich nicht schützen kann. Und wie soll man Wille kontemplieren als Grube voll von Kohlen, rot, heißen Kohlen, ne? Glühenden Kohlen, na prima. Und wie soll man Bewusstsein kontemplieren als die Pfeile in eigenem Körper, die durchgebohrt haben eigenen Körper. Wenn man so kontempliert, wird man dann diese Übung von Behütung von den Sinnen zur Perfektion bringen können, indem man nicht an Notwendigkeiten des Lebens anhaften wird, wird man auch nicht an die Sinnen anhaften können. Also, damit man Samadhi und Weisheit richtig üben kann, muss man dann richtigen Maß in Essen erkennen und es auch in Zusammenhang bringen mit richtigen Maß in alles, was man unbedingt für das Leben braucht. Und das schafft man nur dann, wenn man an diese Sachen nicht anhaftet. Und wie wird man nicht anhaften? Indem man nicht die Zeichen von den Objekten und den wünschbaren Objekten und nicht Nebenzeichen zugreift. Dann isst man mit vollem Bewusstsein und das Essen schmeckt, auch wenn es nur Kartoffeln sind oder nur Brot, schmeckt wie Amrita vom Himmel. Der Buddha oder die Arahat oder die Yogis, indem sie an das Essen nicht anhaften, das Essen schmeckt für sie millionenmal besser als für diejenigen, sogar beste Essen, wenn man an das anhaftet, wird nicht so gut schmecken können wie das einfachste Essen an der Zunge von einem Yogi, der nicht anhaftet. Bitte, bitte achten Sie darauf. Je mehr man Ziegelung von den Sinnen übt, desto besser schmeckt das Essen. Desto angenehmer wird das Berührung und so weiter. Desto stärker wird die Wille und desto klarer wird Bewusstsein. Nächste Übung ist Jagarata Anuyuta. Wie wird das übersetzt? Was ist aber, ihr Mönche, noch mehr zu tun? Der Wachsamkeit. Wachsamkeit wollen wir uns weihen. Sehr schön übersetzt, aber allen ist klar, was Wachsamkeit sich weihen bedeutet. Jagarata Anuyuta. Jagarata heißt Zustand von Wachsein. Anuyuta heißt damit verbunden sein. Verbunden sein mit dem Zustand von Wachsein. Und was heißt das in breitem Sinne? In Yoga oder in Buddhismus wird es genannt als einfach als Schlaf-Yoga. Wie viele Stunden schlafen Sie bitte? Wenn Sie richtig Yoga üben, und in Yoga Erfolg haben, nach den nicht nur in buddhistischen Büchern, auch in genau dasselbe Prinzip in allen anderen Yogas, nicht nur buddhistische Yoga, der Yogi soll nicht mehr schlafen als ein Yama. Wenn er schläft mehr als ein Yama, wer hat Bedürfnis zu schlafen? Die Unreinheiten des Geistes haben Bedürfnis zu schlafen. Der Körper und Geist braucht das nicht. Das brauchen nur die Unreinheiten des Geistes. Die wollen schlafen. Wenn die Unreinheiten des Geistes durch Übung von Kontrolle der Sinnen und von Konzentration, von Sati und von was später alles kommt, geläutert, wenn der Geist geläutert wird, er braucht nur diese ein Yama, 4 Stunden. In Indien, die Zeit ist verteilt in Yamas. Ein Tag hat 6 Yamas, 3 Yamas in der Nacht, 3 Yamas im Tag. Und was macht der Yogi in erste Yama der Nacht? Was ist erste Yama der Nacht? Von 6 Uhr bis 10 Uhr. Von 6 Uhr bis 10 Uhr er übt Chankamana. Wie sagt man Chankamana? Gehmeditation. Wir haben übersetzt. Er übt Sitzen, er übt Stehen, Meditation und so weiter. Dann in mittlere Yama, was macht er? Er legt sich auf rechte Seite. Wie legt er sich? In Stellung von einer Löwe. Sinha. Was ist Stellung von einer Löwe? Auf rechte Seite. Die Hände so, die Füße ein auf andere. So wie der Löwe, der Schwanz kommt da zwischen den Beinen und schläft er gemütlich. So soll der Yogi auch schlafen. Die ein Fuß folgt er auf andere. Auf rechten Seite soll er schlafen. Warum auf rechten Seite? In Vinaya wird so erklärt. Wenn man auf linken Seite schläft, was kommt? Kamachanda. Es kommen viele, viele erotische Träume. Es ist mit Struktur des Körpers verbunden. Die Yogis haben sehr, sehr gut das alles untersucht. Wenn man auf dem Rücken schläft, was geschieht? Man wird sehen verschiedene Bhutas, wie sagt man Bhutas, Pretas, verschiedene Geister. Hm? Wow! Man wird sehr, sehr viel Ängste erleben. Hm? Man wird Unruhe haben und verschiedene schwarze Kräfte können angreifen. Wenn man auf Bauch schläft, dann hoffnungslos. Man würde dann sehr unruhige Träume haben, indem man die Organe drückt. Man würde dann fliegen und sich stürzen von Flugzeug und so weiter. Aber wenn man auf der rechten Seite schläft, in Sinha-Stellung, was geschieht? Der Geist bleibt klar, man kann tiefe Schlaf. Und was macht man? Man kann tief schlafen. Und was macht man vor dem Schlaf? Man entscheidet, wann man wach mit Sati, mit Achtsamkeit, und mit Wissensklarheit, man entscheidet, ich will zu solcher und solcher Zeit wach sein. Und so übt er sich, dass er genau, wie er sich entschieden hat, auch zu dieser Zeit wach wird. Die Zeit ist nicht etwas objektiv, Zeit ist etwas, was wir in unserem eigenen Geist bestimmt haben. Der Geist weiß, dass eine Stunde vergangen ist oder zwei Stunden vergangen ist, nur indem wir ihn das belehrt haben, was eine Stunde oder zwei Stunden sind. Früher haben sie, die Menschen, wenn sie sich mit Literatur beschäftigen, früher haben die Menschen Zeit gemessen, wie die Zeit so lange wie ein Mal dauert. Dann konnten sie genau entscheiden, wie viel Zeit, indem sie sich entschieden haben, wie lange ein Mal dauert. Dann genau diese Zeit konnten sie dann, wenn sie in Samadhi gehen, wieder aus Samadhi aufstehen. Warum? Weil sie diese in solche Zeit im Geist fixiert haben. Also wenn man ein Yama fixiert, dann wird man nach einer Yama, in dem der Geist wach wird, wird man nach einer Yama aufstehen können und wieder die Übung in letzter Yama, in den letzten 4 Stunden der Nacht, wird man dann die Übung fortsetzen können. Wenn wir so machen können, dann haben wir Hoffnung, dass wir Spitze-Yogi werden. Aber es ist nicht leicht. Auf jeden Fall, wenn man Samadhi übt, wenn man Achtsamkeit übt, wenn man Wissensklarheit übt, braucht man dann viel weniger Schlaf. Das ist, kommt sehr, sehr klar zum Ausdruck. Vorausgesetzt, man richtig übt. Deswegen ist es so wichtig, dass man mit einem kompetenten Lehrer lernt. Dass man nicht nach eigenen Vorstellungen, sondern nach präzisen Anweisungen übt. Dann werden sich die Früchte von richtiger Praxis spüren lassen. Und ein von den Früchten ist eben, dass man auf natürliche Weise Essen und Schlaf regulieren wird. Das hat zu tun mit natürlicher Sensitivität von Geist und Körper, das man durch Meditation erwirbt. Man braucht sich nicht mehr bemühen. Also wir haben gesehen, diese Übung 7, Übung 8 ist dann Fortsetzung von Achtsamkeit. Nur wenn man konsequent Achtsamkeit übt, wird man imstande sein, richtigen Maß in Essen und in Schlaf verwirklichen können. Und was kommt als 9. Übung? 9. Übung ist besonders wichtig. Wissensklarheit. Sampajanya. Oder Samprajanya. Ohne Sampajanya kommt man auch nicht in Samadhi, kommt man auch nicht zu Weisheit. Sampajanya eben ist Weisheit. Und diese Weisheit kann nur zum Ausdruck kommen, wenn man konsequent Sati übt. In Abhidhamma wird erklärt, Sati ist die Achtsamkeit, die Weisheit, ist meistens repräsentiert mit dem Symbol, so wie Manjushri mit dem Symbol von dem Schwert. Wenn man keinen Griff hat, wird man sich von dem Schwert dann eigene Hände schneiden können. Was ist Griff von dem Schwert von Weisheit, von Wissensklarheit? Nichts anderes als Sati. Achtsamkeit ist Griff, mit dem man mit Messer schneidet oder mit Schwert trennt. Man kann nur mit Schwert der Weisheit die Objekte trennen, richtig trennen, indem man diesen Griff von Sati hat. Und diese Sampajanya Wissensklarheit, oder wie wird das? Hier wird es übersetzt mit klarem Bewusstsein. Normalerweise wird auf Deutsch übersetzt Wissensklarheit, ne? Sampajanya. Also Sampajanya kommt, Wissensklarheit kommt als Folge von Sati. Nur wenn Sati etabliert ist, wird Wissensklarheit zu Ausdruck kommen. Ohne dass Achtsamkeit etabliert ist, wird Wissensklarheit nicht zum Ausdruck kommen können. Bitte achten Sie darauf. Und wie kommt Wissensklarheit zustande? Nach der Lehre von Kommentaren in Theravada, Wissensklarheit hat vier Aspekte, die wir verstehen sollen. Was sind die vier Aspekte? Saataka Sampajanya, Sapaya Sampajanya, Gochara Sampajanya, Asamoha Sampajanya. Saataka Sampajanya heißt, dass man immer Wissensklarheit hat und immer sehr klar bewusst wird davon, was vorteilhaft ist und was nicht vorteilhaft ist. Vorteilhaft natürlich im Sinne von Meditation, im Sinne von Shamatha und Vipassana und auch im Sinne natürlich von Heilsamen und Unheilsamen, indem Shamatha und Vipassana ist nichts anderes als tiefere Übung von Heilsamen. Nächste, dann Sapaya Sampajanya. Sapaya Sampajanya heißt, dass man bewusst wird, wird klar bewusst davon, was Upaya ist, was geschickt ist, kann man sagen. Ja, no prima. Man wird davon klar bewusst, was geschickt ist und was nicht geschickt ist. Man kann denken, dass die beiden sind gleiche, aber nicht ganz. Was ist der Unterschied? Die Kommentare erklären so. Angenommen, ein junger Novize, kleine, unerfahrene Novize, der noch nicht gut geschult ist in Kontrolle der Sinnen, geht zu einer Puja, zu einer Zeremonie, an Stupa, wo man rezitiert, die Suttas, die Pirit, und wo sich die Mönche und die Laien sammeln. Wenn er zu solchen Platz geht, dann ist es Saatika. Das ist natürlich vorteilhaft, indem er da die Suttas rezitiert und ist zusammen mit den Mönchen und er schafft auch Dhamma-Atmosphäre für die Laien. Das ist etwas vorteilhaft für ihn. Er macht Verdienst. Aber in diesem Platz, diese junge, unerfahrene Novize, der noch nicht gut geschult ist in Kontrolle der Sinnen, er sitzt neben einem jungen Mädchen. Was ist das? Ob es vorteilhaft für ihn ist, zu solchem Ort zu gehen? Es ist ungeschickt, dass er sich neben einem jungen Mädchen neben sitzt und beschäftigt sich, obwohl er die Suttas rezitiert, beschäftigt sich im Geiste mit ganz anderen Sachen als Sutta-Rezitation. So ein Novize, obwohl er etwas macht, was vorteilhaft ist, für ihn, er macht das ungeschickt. Und was ist Gochara Sampajanya? Gochara Sampajanya, was Sie jetzt üben, der Übende von Wissensklarheit soll nie sein Objekt der Konzentration vergessen. Sein Kamatana soll immer vor dem Geiste bleiben. Nur dann wird er imstande sein, die Sachen zu erfahren, wie sie wirklich sind. Ohne Einspitzigkeit des Geistes, ohne Konzentration, wird er unfähig zu sehen, wie die Sachen wirklich sind. Und sehen, wie die Sachen wirklich sind, ist dann Inhalt von der vierten und wichtigsten Übung von Sampajanya, nämlich Asamoha Sampajanya. Was heißt Asamoha? Was heißt Moha? Verblendung. Übung von klares Wissen im Sinne von Nichtverblendung. Das ist das Wichtigste an Wissensklarheit-Übung. Damit man effektiv Asamoha Sampajanya übt, im engen Sinne Asamoha Sampajanya üben, heißt, so die Kommentare erklären, die vier sogenannte Ganas, die Dichtheiten, zu lösen. Solange man nicht die vier Dichtheiten gelöst hat, wird man sich immer mit Ich und mit dem, was mir gehört, identifizieren. Und wird man die Welt immer sehen im Sinne von das bin ich, das gehört mir. Und was sind die vier Dichtheiten? Erste Ghana ist Santati Ghana. Das, was man als Ich betrachtet, ist nichts anderes als nur Kontinuität von Nama und Rupa. Diese Kontinuität von Nama und Rupa wird in jedem Augenblick von Wahrnehmung entstehen und vergehen. Wenn man Santati Ghana sieht, wird man dann imstande zu lesen, was Samuha Ghana. Samuha Ghana heißt, das, was man als etwas Festes, etwas Wesentliches betrachtet, ist nur Zusammensetzung von vielen, vielen verschiedenen Phänomenen. Das ist genauso wahr für Erfahrung von Rupa, die nur Zusammensetzung ist von den Elementen und von den Phänomenen, die von Elementen deriviert sind, und genauso für den Geist, das keine wahre Einheit ist, sondern nur Zusammensetzung von Geistesfaktoren. Wenn man das versteht, wird man imstande sein zu lesen, nächste Ghana, Kicca Ghana. Jeder von den Elementen von Rupa und Nama hat eigene Funktion. Nie zwei Elemente haben das gleiche Funktion. Wenn man diese drei Ghanas gelöst hat, wird man dann imstande zu lesen, vierte Ghana, Aramana Ghana, Objekt Dichtung. Was heißt Objekt Dichtung? Indem man sieht, alles ist nur Kontinuität von verschiedenen Elementen, die alle verschiedene Funktionen haben, sieht man nicht in allen Objekten etwas, was ich ist oder etwas, was mir gehört. Das ist Asamoha. Nichtverblendung. Und diese Nichtverblendung manifestiert sich, dass man die Geisteszustände versteht. In drei Aspekten. Mula Parinya, Agantuka Parinya und Tavakalika Parinya. Und diese Mula Parinya, Agantuka, Tavakalika, erklären wir morgen. Ich sehe, dass einige schon Ibende sehr müde sind. Dann lassen wir, dass sie sich ein bisschen ausruhen und wir enden Sampajanya-Übung morgen und werden dann zu dem, was uns besonders interessiert, kommen. Zu nächste Beseitigung von den Hindernissen und Versenkung. Und diese werden wir mehr im Detail erklären und auf Beispiel von Anapanasati, die meisten Ebenen üben.